Gespräch 2. Guten Tag, Frau Winter. Nehmen Sie bitte Platz. Guten Tag, Frau Doktor. Ach, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen. Köchling, aber das macht nichts. Ist ja auch schon eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Wir wollten heute über die Eigenblutspende vor Ihrer Knieoperation sprechen. Da ging es mir ja auch gar nicht gut. Dieser hohe Blutdruck und die Schmerzen in der Brust, das hatte ich ja noch nie gehabt. Ich glaube, das war die ganze Aufregung. Damit lässt sich ein solches Beschwerdebild sehr gut erklären. Zum Glück waren ja auch bei den Untersuchungen alle Befunde bestens. Dann können wir also starten? Richtig, Frau Winter. Wir werden Ihnen für diese Operation einmalig einen halben Liter Blut entnehmen. Sie dürfen zu Hause ruhig noch ein Frühstück zu sich nehmen. Und denken Sie daran, vorher genug zu trinken. Das fällt mir ja schwer, das Trinken. Im Alter ist das immer so eine Sache mit der Flüssigkeitsaufnahme. Aber es ist der einfachste Weg, sich Schwierigkeiten mit dem Kreislauf nach der Eigenblutspende zu ersparen. Darf ich denn auch einen Kaffee trinken? Selbstverständlich. Nach der Entnahme, die dauert so eine gute halbe Stunde, bleiben Sie noch ein wenig bei uns. Wir werden Ihren Blutdruck regelmäßig kontrollieren. Und dann gibt es da noch belegte Brötchen und Getränke. Wenn Sie vom Kreislauf her stabil sind, geht's wieder nach Hause. Darf ich denn mit dem Bus zurückfahren? Haben Sie keine Möglichkeit, sich fahren zu lassen? Ich könnte meine Tochter fragen, ob sie mich holt. Wir können ja gleich im Terminplan nachschauen und Sie fragen Ihre Tochter, wann es ihr am besten passt. Ja, dann hole ich sie gerade. Sie ist mit meinem Enkel draußen in der Cafeteria. Lassen Sie uns noch den weiteren Ablauf besprechen und dann holen Sie Ihre Tochter, okay?